Du wärst, was ich mein. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogoradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 22. Januar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier gerade live bei punkrockersradio.de. Und neben mir sitzt der wunderbare, gut aussehende, ich habe die Visitenkarte hier liegen, Christian Gottschalk, in Klammer Humorist. Du weißt schon, dass da eine Webcam läuft, ne? Ja. Das heißt, alle Lügen werden direkt aufgedeckt. Ja. Ja, also Christian Gottschalk ist Humorist. Diese Visitenkarte hast du mir bei einem Karaoke-Abend, den du veranstaltet hast, in die Hand gedrückt. Richtig. Und ja, es war ein berauschendes Fest. Ja, ne? Es gehört jedes Jahr. Es ist für mich eine quasi religiöse Veranstaltung zwischen Weihnachten und Neujahr, ist Karaoke, um die Last des Jahres loszuwerden. Um sich frei zu machen. Ja, die ganzen Weihnachtslieder wieder aus dem Hirn rauszubekommen. Ja, und auch was sonst das Jahr über gelaufen ist. Also ich finde, es hat was Befreiendes. Als wir vor vielen, vielen Jahren mit Karaoke in Köln mal angefangen haben, waren wir tatsächlich schon noch ein bisschen missionarisch drauf. Weil wir haben gesagt, singen tut dir gut. Und das ist unser Angebot. Ja. Ja, Karaoke ist ja auch, was nicht so tot zu kriegen ist, ne? Obwohl es schon öfters mal als tot geglaubt verkauft worden ist. Also es gab ja auch mal ein Karaoke-Magazin. Gab's echt? Ja. Weiß ich nichts von. Also ich habe das kennengelernt vor über 15 Jahren auf Mallorca ausgerechnet. Ja. Hatte Vorurteile gegen Karaoke, habe zweimal gesungen und war direkt völlig begeistert. Hab dann gesagt, das muss man in Köln auch machen. Und man muss es mal im angenehmen Umfeld machen. Dann haben wir das Karaoke-Imperium damals gegründet und die ein oder andere Veranstaltung. Ja, konventionelle Karaoke-Veranstaltungen sind ja dann eher dann zum Fremdschämen, weil die Leute dann versuchen auch wirklich gut zu singen. Was jetzt an diesem Abend nicht so unbedingt ausschlaggebend war. Nee, darum ging es nicht so ganz. Ich habe nichts gegen Leute, die gut singen. Freue mich höre mir das gerne an. Und auch wir haben bei den vielen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, schon tolle Überraschungen erlebt, wo unscheinbare Studenten erstmal von der Liedauswahl uns völlig überrascht haben, irgendwelche 80er Jahre Glam-Songs singen und dann auch noch gut. Und das hat mich immer wieder gefreut. Aber es geht nicht darum, es geht aber auch nicht darum zu grölen, sondern es geht darum, mit Hingabe zu singen. Also die Hingabe ist da wichtiger als die Fähigkeit. Ich glaube, das habe ich hingekriegt, oder? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Soweit ich mich erinnere. Ja, soweit ich das auf dem Video gesehen habe, das doof gedreht hat. Oh, es gibt ein Video davon. Ja, aber das wird nicht ins Netz gestellt. Finde ich gut. Ja, auf keinen Fall. Ich finde, man muss sich die Erinnerung auch nicht durch Ton- oder Videoaufnahmen zerstören. Oder durch nachträgliche, nüchterne Betrachtungsweisen. Auf gar keinen Fall. Ja. Nein, man soll das so im Kopf behalten, wie man es empfunden hat. Wie es wirklich war, interessiert doch keinen Arsch. Ja. Ja, was noch fragen wollte, was ist ein Humorist? Ist es dein Beruf? Ja, es ist meine Berufsbezeichnung. Also ja. Der Oberbegriff ist eigentlich Autor, weil das alles umfasst. Also man schreibt irgendwas und kriegt Geld dafür. Das ist Autor für mich. Ich hatte aber Lust, auf die Karte Humorist zu schreiben, weil das der von meiner Firma Haltemann ist das sozusagen meine Lieblingsabteilung, mein Lieblingssegment ist der Humor. Und ich schreibe halt lustige Texte und lese die vor. Und ja, genau, das habe ich auch im Internet, diesem Internet gesehen. Er macht ja so Poetry Slams. Oder ist darf man das nicht sagen? Es ist jetzt schon wieder so ein Begriff, der verpönt ist. Nee, ist er nicht. Also es ist so, eigentlich bin ich für Poetry Slam zu alt, aber ich mache trotzdem mit. Ja. Es gibt auch noch ein paar andere Kaliber meines Alters und älter, die auch dabei sind. Poetry Slam hat sich total etabliert als Veranstaltung, ist sehr beliebt bei Zuschauern und Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ich mache ja immer noch mit. Ich kann jetzt nicht sagen, was soll ich dagegen sagen? Es macht mir immer noch Spaß. Man hat halt die Gelegenheit, teilweise vor 100, 200 Leuten aufzutreten, die man als, sagen wir mal, nicht ganz so berühmter Autor mit einem Solo-Auftritt jetzt nicht zusammenkriegt. Ja, das stimmt. Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe jetzt sowas noch nie gesehen. Ich habe immer Angst vor sowas, weil ich mir immer denke, dann irgendwie, das ist langweilig. Kommt schon mal vor. Also Poetry Slam. Es hat wahrscheinlich schon seine Längen teilweise, oder? Nein, es ist... Wenn dann so eine Frau da steht und dann irgendwie von prämenstruale Geschichten dann irgendwie erzählt. Ich muss gerade sehen, du hast ja voll die harten Zähne, ne? Ja, ich habe... voll das Dracula-Gebiss. Mhm, ja. Hast du die anschleifen lassen, oder? Nee, die habe ich schon immer. Leider war aber, als ich 16 war, war das noch nicht sexy. Das kam, kam erst jetzt erst 40 später. Jahre später. Ja. Volles Haifischgebiss. Cool, ne? Ja, ist geil. Finde ich auch. Ja. Vielleicht sollte ich nochmal versuchen, das auf Fotos mehr rauszustellen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also, es gibt tatsächlich nicht allzu viele Texte, die sich mit dem Thema Menstruation befassen beim Poetry Slam, was ich gut finde. Dann muss ich sagen, auch Männer schreiben langweilige Texte, kommt auch vor. Das Schöne ist beim Poetry Slam und weshalb es so gut auszuhalten ist, dass die Textlänge normalerweise auf 5 bis 6 Minuten beschränkt ist. Also ist immer schnell vorbei. Wenn es schlecht ist, muss man es halt nur 6-7 Minuten aushalten. Gibt es auch jemanden, der man echt dann von der Bühne prügeln muss, weil er irgendwie einfach nicht merkt, dass er nicht gut ankommt? Es ist für diese 6 Minuten, oder meistens sind es 5 Minuten bei den meisten Slams, ist es völlig wurscht, ob es gut ankommt oder nicht. Diese 5 Minuten stehen jedem zu. Also 6 Minuten können ganz schön lang sein. Ne? Zum Beispiel 4,30 Minuten braucht man im 27. Stockwerk zu laufen. Und das kann ganz schön lang sein. Ja. Ja, manchmal muss man dann halt mal 6 Minuten so einen Text aushalten. Ja. Aber ich muss sagen, dass das Niveau im Allgemeinen, ich muss Poetry Slam da wirklich in Schutz nehmen, das Niveau im Allgemeinen ist, geht von ziemlich hoch über genial bis erträglich. So. Und ich mache das jetzt ja auch schon wieder länger. Und man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. Man sitzt da rum. Das ist so eine kleine Gemeinde. Plaudert mit den Kollegen, die sogenannte Slamily. Ja. Ja. Ah, ja. Ich bin Mitglied der sogenannten Slamily. Ja. Wir sind zeigen uns dadurch aus, dass wir alle unheimlich lieb zueinander sind. Also wenn ich jetzt daher komme und habe jetzt kein Abitur, aber möchte irgendwie meine Texte, die ich irgendwann verfasst habe, da vortragen, dann werde ich da freundlich aufgenommen oder muss man sich da erst hocharbeiten? Ja, das weiß ich nicht so genau, weil ich habe natürlich meinen allerersten Poetry Slam 2006 direkt gewonnen. Das war mein Einstieg. Ja. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Keine Ahnung, ich bin, ich versuche einfach auch immer nett zu allen zu sein. Ja. Was mich auch daran freut, ist, dass das eine Art und Weise, also durch dieses, nein, Hobby will ich nicht sagen, aber durch diese schlechte Angewohnheit auch immer noch zu Poetry Slams zu gehen, treffe ich total viele Leute aller Generationen, auch jüngere Leute, und kriege so ein bisschen mit, wie die drauf sind. Das finde ich auch interessant. Viele sind auch Hippies. Also ja, so auf, ja, auf Rückfahrten versuche ich denen dann ja zu erzählen oder wünsche ich mir, dass sie im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit doch auch mal wieder Sachschaden in Betracht ziehen sollen. Ja. Und die sagen, nö, finden wir nicht so gut. Das ist einfach interessanter auch zu ja diskutieren mit denen. Und viele schreiben auch einfach tolle Texte, und es macht Spaß, mit diesen Kollegen und Kolleginnen da zusammen unterwegs zu sein. Aber da ist jetzt kein Text dabei, ne? Doch, ich habe ja alle möglichen Texte dabei. Ja, das ist immer cool. Ich kann gleich mal nachgucken. Ja, da können wir mal gleich mal hier testen, wie die Einschaltquote runtergeht, wenn du was vorlesst, oder hochgeht. Ja, ja. Man weiß es nicht. Sowohl Lyrik, ja, allerdings sehr wenig. Ich muss jetzt an der Stelle Werbung machen. Ich komme ja eigentlich aus Mannheim, ne, wo auch beim Mutterfunk seine, ist, ne. Und da gibt es zwei hervorragende Lyriker. Der eine ist der Ottel und der andere ist der General Schweißtropf. Der leider aufgrund seines starken pfälzischen Dialekts außerhalb der Pfalz leider nicht verstanden wird von Ignoranten. Mhm. Ja, aber er ist sehr gut. Ja, unverstandener Künstler, ne? Ja, kann man sagen. Ja. Kenne ich. Der hat tolle Gedichte, der ist auch schon etwas älter. Mhm. Ich schätze mal, jetzt langsam so Richtung 60 geht es langsam. Ja. Ja, aber ist immer noch, macht alle fertig auf der Bühne. Ja, super. Und bei was für Gelegenheiten tritt der auf? Ja, der macht halt auch Lesungen. Ja. Ja, so ein Kneipen und sowas. Alleine dann? Ja, alleine, ja. Oder mit ein paar anderen, aber meistens dann doch alleine, weil neben ihm kann halt keiner bestehen. Ja. Also das heißt, er hat auch Fans, also dein Publikum auf hat jeden Fall, schon. Auf jeden Fall. Ja, schön. Der war ja auch mal Bürgermeisterkandidat für die PLLP in Ludwigshafen. PLLP. Für die Pfälzerliste, Liste Pfalz. Kann das sein, dass es sich dabei um eine Partei handelt? Genau. Die nicht ganz so ernst genommen werden möchte. Ja. Das liegt im Auge des Betrachters. Welche Partei kann man ernst nehmen? Ja, du hast auch Musikalisches vorbereitet. Du bist ja da so multimäßig unterwegs. Ja, ich habe die Gitarre noch mitgebracht, falls wir zwischendurch Musik machen wollen. Ja. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Wie wir jetzt vorgehen? Mhm. Ich weiß es nicht. Soll ich einen Vorschlag machen? Ja. Du sprichst. Ja, weil du bist nämlich auch Radiomoderator. Ja. Ich habe hier sozusagen einen Profi an meiner Seite. Quatsch. Ich bin hier nicht sozusagen auf mich allein gestellt, und sondern ich habe jemanden da, der auch Radio macht. Wie oft machst du deine Sendung? Einmal im Monat. Einmal im Monat 2 Stunden. Und wenn ich nicht kann, einmal konnte ich nicht, da habe ich sie abgegeben an einen Kollegen, mit dem ich einen Moderatorenpakt habe. Es handelt sich um Alexander Bach, der übrigens Moderator eines Poetry Slams unter anderem ist, nämlich The Word Is Not Enough im Blue Shell in Köln. Wir haben einen Pakt: wenn einer von uns einen Termin nicht wahrnehmen kann, wird erst der andere gefragt, ob er übernehmen kann. Ah, die sind heiß begehrt, die Moderationsplätze, oder wie? Nein. Aber er hat es trotzdem gemacht. Ah, ja. Und ich habe auch schon mal seinen Slam moderiert. Das Anstrengendste war die Auszählung, weil im Blue Shell bekommt jeder Zuschauer, jede Zuschauerin so einen Zettel zum Hochhalten. Ja. Und dann stehst du auf der Bühne, wirst geblendet vom Rampenlicht. Ja. Und 100 Studenten halten ihre Zettel hoch und du musst zählen. Ich hatte Gott sei Dank einen reizenden Assistenten. Hallo Pierre, danke für deine Hilfe nochmal an dieser Stelle. Das sind dann lauter so Germanistikstudenten, die zählen dann die Fehler, die grammatikalischen Fehler und die Aussprechfehler oder was? Nee, das nicht. Nee. Also das Publikum ich kann das Publikum schlecht beschreiben, also sie normalerweise sind sie gar nicht so schlecht, also sie haben schon Geschmack, zum Beispiel schneide ich ja auch häufig ganz gut ab. Nee, also was, glaube ich, honoriert wird, ist ein guter Vortrag, wird honoriert. Also dieses Schüchterne, sich in den Bart murmeln, damit kommt man nicht weiter beim Poetry Slam. Ja, da komme ich ja nie weiter. Ja. Bei niemand. Ja. Und Es ist aber nicht so, es gab eine Zeit lang eine Diskussion innerhalb der Szene, nur die lustigen Texte gewinnen immer und wir mit unseren ernsten Gedichten gewinnen nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist ja, also Selbstmitleid kommt halt echt schlecht an. Auch kommt drauf an. Also so Jammerlappen-Lyrik. Der Text, der im Moment... Muss schon ein bisschen autoaggressiv sein, denke ich mir mal. Aggressiv? Ach, also autoaggressiv. Autoaggressiv. Ja, also ein bisschen... Ne? Also wenn man schon irgendwie... Oft habe ich so das Gefühl, das sind halt Jammerlappen und dann muss man einfach mal in den Arsch treten. Und am liebsten würde ich dann auf die Bühne gehen, in den Arsch treten. Ja, es wäre aber voll unfair, du. Ja, aber dann würden sie wenigstens merken, dass jemand zuhört. Würde ich auch nicht machen. Nee, ne? Nicht wirklich. Also ich finde auch auf der Bühne so ein bisschen so ein bisschen Schutz muss man da schon haben. Also das ich bin auch nicht so ein Freund von Zwischenrufen. Also ich moderiere ja auch noch die offene Wunde. Aber die Leute, die sitzen dann alle und müssen zuhören oder dürfen die oder stehen die oder wie? Meistens sitzen die. Es kommt auf den Ort an. Ja. Im Blue Shell stehen die. Mhm. Zum Beispiel in Aachen ist noch so ein bisschen freakiger das Publikum. Da sitzen auch viele auf dem Boden. Mhm. So im Schneidersitz und so. Ein Unterschied. Es gibt bestuhlte Sachen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber es verändert die Situation nicht so sehr. Es gibt Sachen auch im Theater, die finde ich ganz toll. Mhm. Also in Bonn im Theater, wo man auch dann ganz alleine auf so einer riesenhaften Bühne steht im Spot. Das gibt auch immer sehr schöne Bilder. Habe ich auch gesehen auf deiner Facebook-Seite. Mhm. Ja. Ja, ich habe eigentlich immer ein Mikrofon vorm Gesicht auf meinen Bildern. Ne? Ja. Finde ich irgendwie toll. Da sparst du den Kinnbart. Ich spare den Kinnbart. Und, ja, ich weiß auch, das sind halt die Gelegenheiten, bei denen man fotografiert wird. Ich kann da ja gar nichts für. Wenn ich mit dem Fahrrad beim Aldi fahre, fotografiert mich ja keiner. Muss auch nicht sein. So schnell ist man halt nicht an der Blitzampel. Ja, genau. Ja, machen wir doch jetzt... Nee, ich wollte euch noch fragen wegen deinem Radio. Ach so, ja. Ja, was ist das für ein Sender? 674 FM heißt der. Mhm. Findet man auch www.674fm.de oder nee, FM. 674.fm. Ah, ja, cool, ne? Ja. Ja, ja, die verstehen was davon. Ja. Was sie machen. Es gibt irgendeine Vorgeschichte zu diesem Radio, die ich nicht so genau weiß. Es gab mal in Nippes so Soul-Radio. Mhm. Und es geht in diesem Internetsender sehr, sehr viel um Musik. Um Clubmusik, um Soul. Läuft wahrscheinlich ständig Schleife und Rotation und das ist ich alles, ne? So irgendwie. Ab 18 Uhr gibt's Sendung. Also richtig Sendung, jeden Tag? Ich meine jeden Tag ab 18 Uhr. Wir können gleich mal nachgucken, kurz im Internet. Oder guckt ihr doch einfach nach, genau. 674.fm. Da ist das Sendeschema und am letzten Donnerstag, nee, am vierten Donnerstag im Monat immer mache ich von 18 bis 20 Uhr. Ich lade gern mir Gäste ein, die Radioshow, wo ich normalerweise Leute einlade aus der Kleinkunst Musikszene mich zu besuchen im Studio und dann spiele ich ein bisschen Musik und wenn das Musiker sind, spielen die ein bisschen was und dann kommt meine gefürchtete Rubrik Ey Alter, ich habe eine Harp dabei, dann spiele ich noch Mundharmonika dazu und es ist dann... Hast du dabei? Nee, heute habe ich keine Harp dabei, nee. Heute habe ich aber die Gitarre dabei. Ich überlege gerade, ob ich einen da habe. Das ist ein munteres Geplauder und ich hoffe einfach immer, dass es funktioniert. Mundharmonika sagt man gar nicht mehr in Musikerkreisen oder was? Nein, vor allem, weil ich ja keine Mundharmonika, sondern Bluesharps spiele. Mundharmonika kann ich nicht. Das Tolle an Bluesharps ist, wie wir wissen, wenn man die richtige Tonart wählt, nämlich eine Quarte über der Grund oder über der Tonart des Stücks, kann man sich nicht verspielen. Ich habe es mal ausprobiert, aber es hat nie funktioniert. Ja, ich habe es nie gelernt, aber dafür schon mit sehr vielen unbekannten Musikern zusammengespielt. Aber da kann man nur Blues machen, oder? Ich kann damit nur Blues machen. Wer es kann da, glaube ich, alles Mögliche mitmachen. Ich kann nur Blues. Ja, deine Gitarre hast du dabei? Mhm. Dann ich hole die einfach mal. Genau, hol die mal her. Und dann auch da rein singen? Und dann... da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich mache heute Technik. Ja. Fühl dich wie ein Gast in deiner eigenen Show. Super. Ja. So, und weiter geht's mit Musik. Wir sind sehr froh, dass wir ihn heute hier im Studio haben. Christian Gottschalk mit seinem Lied Besonderes. Das ist das Lied, mit dem ich, wenn ich solo auftrete, meine Show beginne, damit mich hinterher jeder kennt. Ich war mal beim Rolling Stones Konzert im Niedersachsenstadion. Die Karte kostete 15 Mark auf dem Schwarzmarkt. Das sind 7,50 Euro, zumindest preislich war es eine Sensation. Vorgruppe war DJ Geils Band. Wir kamen ein bisschen zu spät, wir standen relativ weit hinten und fanden, dass Jay Giles doch ziemlich wie Jagger abgeht, bis der Typ neben uns sagte, wir sollten mal die Klappe halten. Da vorne spielten die Stones, die guten Alten. Er wollte die schon immer mal live sehen. Wer weiß, wie lange die noch auf Tour gehen. Das war 1982. Und später dachte ich, Mensch, sowas Besonderes war das auch wieder nicht. Zwei Zeilen im Tagebuch, nix, was man seinen Enkeln erzählt, aber es war ein Versuch. Ich hab mal Drogenpilze genommen, die unter Kuhfladen wachsen im Bergischen Land. Von hier oben kann man es fast sehen und die schmecken auch so. Die anderen sind alle total abgegangen. Nur ich hab am Lagerfeuer abgehangen und gedacht, na und was nu? Na und was nu? Beim zweiten Versuch war ich in einer Kneipe. Ton und Farben machten komische Sachen. War so ähnlich, wie wenn die im ZDF-Krimi mit Effekten Drogenerfahrungen nachmachen. Und später dachte ich, Mensch, sowas Besonderes war das auch wieder nicht. Zwei Zeilen im Tagebuch, nix, was man seinen Enkeln erzählt, aber es war ein Versuch. Ich war mal verliebt bis über beide Ohren, hatte mein Herz komplett an sie verloren. Als ich es wieder bekam, war es zerbrochen. Ich hatte mir irgendwie wesentlich mehr von der Beziehung versprochen. Und später dachte ich, Mensch, sowas Besonderes war die auch wieder nicht. 100 Seiten im Tagebuch, nix, was man seinen Enkeln erzählt, aber es war ein Versuch. Ich hab mal versucht, eine Scheibe einzuschmeißen, um das System zu destabilisieren. Sie ist nicht richtig kaputt gegangen, doch es ist schön, wenn die Nerven vibrieren. Ein bisschen besonders war das schon, weil ich sonst nicht tätlich werde, wenn ich hasse. Ich glaube aber, dass die Botschaft gar nicht so richtig ankam bei der Kölner Stadtsparkasse. Ich konnte es noch gar nicht ins Tagebuch schreiben, wegen der Bullen ist schon klar. Als ich neulich 9 Euro für eine Einzahlung zahlen sollte, dachte ich, dass es aber auch kein Fehler war. Dankeschön. Ja, das war Christian Gottschalk. Hervorragend. Ja, hat sehr gefallen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Obwohl ich jetzt nicht tanzen konnte, weil oder sonst irgendwas machen konnte wegen den Mikros und der Technik. Ja, wir spielen jetzt mal ein Lied, oder? Ja. Ich habe mal hier was vorbereitet, und zwar eine Band aus Köln. Die heißen Alte Schule Masthorn. Mhm, toll, nie gehört. Nie gehört. Ja, die machen was ganz Besonderes. Aber was ich erfahren habe, dass da eigentlich auch Leute dahinter stecken von der Band Mülheim Asozial. Ah, ja. Die haben dann noch so ein Neben- oder Mülheim Asozial wäre eigentlich ihr Nebenprojekt und das ist ihr Hauptprojekt, habe ich mir sagen lassen. Nur Mülheim Asozial ist berühmter. Ja. Das ist immer die Tragik, ne? Die eine Band will seriös sein und die andere Band macht Spaß, ne? Und die Spaßband ist natürlich dann immer bekannter. Ja. Und das ist jetzt die Band mit nicht so viel Spaß. Genau, immer dieser Spaß. Ja, ekelhaft. Ja. Wir sind hier immer noch bei Pogo Radio. Ihr wundert euch vielleicht, warum ihr jetzt hier nicht irgendwie totgeschlagen werdet mit irgendwelchen Punkbands und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ab und zu mal muss man mal irgendwie so seinen Teller ranschauen. Mache ich ja immer gerne. Wie auch bald wann habe ich den Termin ausgemacht? Irgendwann im Februar, Anfang Februar. Das sind Schrappmesser hier im Studio. Eine Band, die auf Norddeutsch Punkrock-Lieder verfasst. Schrappmesser? Schrappmesser, ja. Das ist okay. So ein Teil, wo man Gemüse mit. Also wenn man zu arm ist von Sparschäler, macht man es mit dem Schrappmesser. Achso, ich dachte, weil die aus Norddeutschland kommen, könnte man damit Fische entschuppen. Kann man bestimmt auch, wenn man gut ist. Mhm. Und sie sind gut. Das können sie bestimmt auch. Aus Norddeutschland kommen Bands mit tollen und komischen Namen. Es gibt da diese Vierkant-Tretlager, kommen glaube ich aus Husum. Ja. Ich glaube, Norddeutschland ist noch das Gebiet, wo Bands tolle, bescheuerte Namen haben. Naja, alte Schule Masthorn aus Köln ist jetzt auch nicht so. Ne? Also ich möchte es jetzt nicht an irgendwelchen Landstrichen festmachen. Ja. Es gibt wirklich gute Bandnamen aus verschiedensten Ecken und Enden. Wie hießen deine Bands denn so? Meine hießen Frauke und die schönen Männer, hieß eine meiner ersten Bands. Ja. Das hat natürlich die Leute immer provoziert, zu fragen, wo denn die schönen Männer wären. Haben wir immer ganz laut gewinkt. Meine erste Band war eine Bluesband, die Fleckma Bluesband, ja. Hannover. Fleckma war ich, war mein Spitzname damals, mein Kampfname im Bluesgeschäft. Bevor ich mich umbenannt habe, also ich habe meinen Bluesernamen später geändert in Relatively Blind Christian Gottschalk. Das sagt aber keiner zu dir, oder? Das ist ja kein Rufname. Relatively Blind? Ja. Als ich mal kurz in einer Band amerikanische Arbeiterlieder gespielt habe, da haben mich Leute so genannt. So, wie heißt der? Al Guthrie oder wie der heißt? So Woody Guthrie, ja, solche Guthrie, Sachen haben wir gespielt. Ja. Ja. Wo war ich nochmal stehen geblieben? Was wollte ich gleich erzählen? Du wolltest schon. Ach, die Bandnamen. Was für Bands hast du denn gespielt? Wie hießen die denn so? Meine erste Band mit 16, die hieß die Tunke. Tunke? Die Tunke. Die Tunke. Ja. Also wie was, wo man was reintunkt. Genau. Mhm. Ja. Habe ich auch nicht verstanden, aber die anderen wollten das so. Das ist immer das Problem, wenn man eine Band ist, dann muss man sich halt unterordnen, ne? Und dann ist halt immer irgendwie ein bisschen so eine Mischung zwischen Demokratie und Hierarchie und Diktatur. Wer hat den Namen erfunden, der Sänger? Glaube ich, ja. Der kam da irgendwann mal an mit. Was hast du gespielt? Bass. Ich kann ja nur Bass. Ach, der ruhige Typ am Bass. Genau, derjenige, der nichts drauf hat, aber dafür habe ich dann immer irgendwie geguckt, dass ich den Rest mache, so der Hausmeister in der Band halt, ne? Ja. So die Flyers und die Auftritte organisiert oder irgendwie. Ja, so leicht ist Bass so jetzt auch wieder nicht. Kommt auf die Musik an. Naja, Punkrock. Hallo? Ja. Also ja, ich habe immer da nicht manchmal schnell spielen. Das ist das geht ja mit so einem Plektrum geht es ganz schnell. So, man muss noch den Rhythmus halten. Ich habe auch schon eine Band gespielt. Ja, das macht ja der Schlagzeuger hoffentlich. Ja. Ja, und dann hieß eine Band Eternit. Eternit? Ja. Mhm. Das fanden wir halt damals so, also ich, der Name kam sogar von mir. Find das war halt so Eternit, das heißt ja Ewigkeit, Eternity, ne? Ja. Aber das Material Eternit ist ja asbestverseucht, ist also doch nicht so ewig. Ja. Ne? Also die Spielerei damit. Ja, und übrigens Miniaturgolfbahnen sind aus Eternit gewesen. Ja. Ja, und dann, was kam dann? Dann kam Alkohol und Socken, aber in diese Band bin ich dann irgendwie mehr so reingeflutscht. Den Namen gab es vorher schon. Ja, finde ich auch nicht so lustig. Nee. Alkohol und Socken. Ja. Ja, und dann kam ein kurzes Gastspiel für ein Jahr bei Wehrkraftzersetzern. Ja, ja. Netter zivildienstleistenden Name. Ja. Ja, ich habe dann später, ich weiß gar nicht, wie wir dann auf einmal, warum wir auf einmal englische Namen hatten. Ach so, weil wir auch englische Texte zum Teil hatten. Aber der erste englische Name war Kill the Kürbis, weil wir, du erinnerst dich vielleicht, wir haben im Mauwall mal eine Karnevalssitzung gemacht während des Golfkriegs, weil während des Golfkriegs fielen ja alle offiziellen Karnevalssitzungen aus. Da haben wir gesagt, da müssen wir einspringen, das kann man so nicht zulassen. Wenn die anderen keine Eier haben, dann, ne, dann müssen wir da das machen, was ja. machen. Und haben dann da im Keller vom Mauwall, was damals so ein besetztes Haus war. Das wäre aber eine schöne Aktion irgendwie. Immer wenn irgendwo auf der Welt Krieg ist, Karneval fällt aus. Ja. Das fände ich sehr gut. Ich fände es auch gut. Ich muss jetzt dieses Jahr schon wieder wegfahren. Ja, ich fahre immer weg. Ja, ja. Irgendwie nach Berlin. Berlin ist die Stadt, wo man hinfahren kann als Kölner, wenn Karneval ist. Dann treffen wir uns da, weil ich fahre auch nach Berlin. Also ich habe letztes Jahr meine erste Karnevalsflucht. Hast du ein Auto? Nee. Nee, ich fahre mit der Bahn. Ach so. Ja, ich fahre jetzt immer, da gibt es ja jetzt so Busse und sowas. Ne? Ich bin ja so ein Sparfuchs. Also, ja, ich bin ein bisschen dekadent. Ich habe eine Bahncard 25. Ach. Ich hatte mal eine Bahncard 50. Ja. Ich kenne einen, der hat eine Bahncard 100. Kenne ich zwei. Ja. MC René. Nee, den kenne ich nicht. Das Buch habe ich gelesen. Ja. Ja. Hatte. Ich habe das. Gut, dass du fragst. Ich hatte. Letztes Jahr bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, wenn ich Karneval eh nicht zu Hause sein will. Mhm. Und mit meiner Frau ist auch nichts anzufangen, die ist dann feiern und so. Und dann dachte ich dann, und die braucht mich dann auch nicht dafür. Nee, gar nicht. So. Und dann dachte ich, dann kann ich ja auch wegfahren eigentlich und habe dann letztes Jahr das erste Mal meine Karnevalsfluchttour organisiert unter meinem berühmten Motto, ihr nennt es Kleinkunst, für mich ist es Showbusiness. Und bin in Frankfurt aufgetreten beim Poetry Slam, dann noch in Karlsruhe beim Poetry Slam und dann bin ich, was war denn dann? Dann bin ich nach Hamburg gefahren, beim Song Slam im Molotow aufgetreten. Mhm. Und bin, glaube ich, Zweiter geworden sogar. Total geil, weil den ersten Platz hat ein Musiker gemacht, sage ich immer gerne. Mhm. Da habe ich auch dieses Lied gespielt. Das funktioniert ja mal besser und mal schlechter. Aber da ich da so voller Adrenalin war, hat es ganz gut funktioniert. Und hinterher kam der Techniker zu mir, so ein alter Technik-Fuchs, ne? Ja. Der quasi im Portemonnaie nichts anderes hat als Adapter. Und sagte, ey, du hast ein tides Timing, Alter. Geil, oder? Ja. Da freue ich mich seit einem Jahr drüber, dass der mir das gesagt hat. So, dieses Jahr fahre ich nach Berlin über Karneval und habe drei Termine habe ich. Nee, Quatsch. Doch. Naja, zwei Termine habe ich schon fest. Weiberfastnacht, also der Donnerstag bin ich über der Lesebühne Rakete 2000 Und am Sonntag bin ich bei der Reformbühne Heim und Welt, der Mutter aller Lesebühnen. Mhm. Heim und Welt. Reformbühne Heim und Welt heißt die. Ja. Da hat früher, glaube ich, Kamina mal Sachen vorgelesen und so. Wladimir Kamina, sehr lustiger Autor. Ach, der Kamina. Kamina. Ich sag immer Kamina. Ich sage immer Kamina. Ich weiß aber auch nicht, was richtig ist. Mhm. Das heißt Wladimir Kamina. Die mussten sich doch so ein bisschen an uns anpassen. Ja. Ja, der ist cool. Aber ist cool, ich habe jetzt auch gesehen, das Spiel ist in Köln, ne? Irgendwie in der Kulturkirche für 20 Euro Eintritt. Ja, der muss halt auf und was leben, ne? Ja. Ja, eigentlich muss man aber sagen, ist doch cool. Da lade ich mir lieber seine Hörbücher schwarz runter irgendwie. Muss ja nicht jeder auf Hut spielen, so wie ich. Ja. Bringt aber auch manchmal was. Ja, habe ich schon erzählt, dass mein Programm Freunde des Münzfernglases heißt und das bei meinem letzten Auftritt. Ja. Das war in Assads Kiosk. Also nochmal Wiederholung für die Radiozuhörerinnen und Hörer. Beim Pogo Radio im Bermudafunk Münzfernglas. Münzfernglas? Münzfernglas. Freunde des Münzfernglases. Das ist was? Ach so, Münzfernglas steht normalerweise an attraktiven Orten wie Sacré-Cœur oder Drachenfels. Ja. Also an touristisch attraktiven Orten. Ach, die Dinger, wo man das so durchguckt. Und dann schmeißt man da 50 Cent ein. Und ja, ich gucke dann immer irgendwie auf den Boden, weil ich zu geizig bin, da irgendwie Geld reinzuschmeißen. Du bist ja offensichtlich furchtbar geizig. Weißt du? Und weißt du? Digga, was für eine Scheiße ist denn das hier? Weißt du, wer in meinem Programm war als Zuschauer? Also es waren 12 oder 13 Leute. Ja. Einer davon war Jochen W. aus Wuppertal. Der Besitzer fast aller europäischen Münzferngläser. Nee. Jetzt du. Nee. Hat er sich da nachträglich dann vorgestellt? Nee, wir haben ein Foto zusammen gemacht. Ja. Ich musste aber auch klar machen, dass er kein Foto mit mir machen wollte, sondern ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Ja. Fand ich toll. Ja, das ist so ein, ich hoffe, dass so ich ein Monopolist oder was? Der so da überall ziemlich, so auf allen Arten. Zwei, also hauptsächlich leben die, glaube ich, von zwei Gerätschaften. Das eine sind Münzferngläser und das andere sind diese Geräte, wo du oben eine funktionierende Münze reinschmeißt und unten eine kaputte rauskommt. Ach so, so eine bedruckte. Ja, genau. so eine mit so einem Stempel drauf, ne? Was ja eigentlich gar nicht, ist ja eigentlich verboten, ne? Weil du Man darf kein Geld kaputt machen. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, da drückt der Staat ein Auge zu. Ja, anscheinend haben die überall ihre Finger im Spiel, die Lobbyisten. Ja, wenn ich da mal hinterkomme. Ja, das ist mal was vom Monitor. Ja. Wir können es auch hier. Oder hier. Hier mal eine Sondersendung. Genau. Ne? Ja. Würde ich sagen. Oder ich mache es in meiner Radiosendung. Ja, du hast ja auch eine Radiosendung. Ja. Ich mache da demnächst, ich war jetzt am Samstag, habe ich ein paar O-Töne, wie wir Radioleute ja sagen, ne, eingefangen bei einer Demo vor H&M. Da standen so ungefähr 30 Deutsche und 50 Kambodschaner und haben eine Solidaritätsveranstaltung gemacht für die Textilarbeiterinnen in Kambodscha. Mhm. War ganz cool. Da habe ich dann so ein paar O-Töne eingefangen. Ach, danach war ja noch diese Kalle-Demo, gell? Der Typ, der da irgendwie Nippes irgendwie aus seiner Wohnung zwangsgeräumt wird. Ah, das habe ich nur ganz am Rande mitbekommen. Kann sein, dass es am gleichen Tag war. Ja, ja, ja. Ja, das war danach. Da ist dann, glaube ich, sind sie dann alle dahin gezogen, hingetingelt. Ach so, ja. Ja, und wie war's? Ich fand's erfolgreich. Also ich fand's ganz gut, einmal weil es so viele Leute waren. Mhm. Es war allerdings tatsächlich total getrennt. Also es gab sozusagen, es war eine Veranstaltung, aber die Deutschen Demonstranten haben halt so ein bisschen blockiert da vorm H&M. Was haben die angehabt? Wer? Die Demonstranten. Ja, natürlich. Lumpen oder? Ich weiß nicht, wie die einkaufen. Ich meine, wenn du seriös rüberkommen willst als Demonstrant gegen H&M, da darfst du ja irgendwie jetzt, muss ja gucken, was du anziehst. Ne? Ich habe garantiert nichts von H&M angehabt, weil die haben meine Größe überhaupt nicht. Nee? Nee. Du bist jetzt aber auch, du hast jetzt aber auch hier. Das ist eine Herrengröße. Ja, du bist jetzt aber jetzt auch nicht Bauchgröße, irgendwie. Bauchgröße, ja. 25. Ach so. Ja. Kann ich mich. Bauch, ich habe keine Bauchgröße. Ja, ich aber. Ich sage auch nicht, wo ich hingehe. Ich gehe aber in Läden für Erwachsene. Zum orthopädischen Schneider. Nein, ich gehe in Läden für Erwachsene. Man muss es auch irgendwann mal einsehen. Dieser Jugendkult. Ja. Was soll das? Ja, die Typen mit ihren Salzstängelfüßen, Beinen, ne? Ja, ja, ja, ja, die gibt's auch noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, ich finde es auch manchmal. Also aber dafür eine Hipsterbrille auf. Hipster, ich jetzt. Ja, du. Ja, ja, ja, ist ja so eine so Nerdbrille. Ich war aber schon Hipster, da gab's das noch gar nicht. Ist ja schon am Peak, ne? Also das ist jetzt wirklich, hat ja jeder. Ja, du kannst gerne, ich habe jetzt mein Fotoalbum nicht dabei, ja, aber ehrlich gesagt hatte ich schon Hipsterbrillen, da waren die Hipster noch gar nicht geboren. Ja. Also wenn du dir mein Promo-Foto von vor 20 Jahren anguckst. Ja, ich hatte auch schon eine Hipsterbrille, und da würde ich aber auf dem Schulhof dafür verprügelt. Ja. Ja. Aber da ich überhaupt keine Hipster kenne und glaube ich auch fast nie welchen begegne, ich glaube in Köln gibt es sie gar nicht so richtig. Oder es fällt mir nicht Köln auf, oder ich erkenne sie Hipster nicht. Nee, in Köln gibt es keine Hipster. Keine Zwirbelbärte oder Quatsch. Nee, nie. Typen, die mit Wollmützen auf bei 35 Grad im Schatten und ach, das ist schon Hipster dann? Look, schon. Ich kenne mich da nicht so. Ich bin jetzt nicht der Style-Experte, aber... Ja. Aber es sind doch auch billige Opfer, muss man jetzt nicht keine Hipster dissen, oder? Stimmt. Ne. Weil soll man aber auch Leute. Gut, dass du es jetzt gesagt hast. Ja, sonst wäre ich jetzt hier auf diese billige Masche reingefallen und hätte da irgendwie nach unten gedreht, ne? Nee, du gerade als Humorist muss man da total aufpassen. Ja. Ja, machen wir nicht, ne? Machen wir nicht. Bin ja kein Humorist. Ach nee. Du bist ja der so Humorist. Punker eigentlich? Ich bin ja, sagen wir so, ich habe ja Punk mehr oder weniger miterfunden. Ja. Und deshalb ist alles, was ich mache, ist Punk. Mhm. Auch wenn es noch so spießig ist, es ist Punk, weil ich darf das sagen. Ja. Ja. Kennst du die Website von meinem lieben Slam-Kollegen Lasse Samström? Ist übrigens also der Name ist nicht mal sein richtiger Name. Der Name ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ja, ja. Der ist mir schon öfters zu Ohren gekommen. Ja, als Arbeitgeber hat er, glaube ich, eingetragen, immer 100 Mal mehr Punk als du incorporated. Aha. Ist auch was dran. Ja, ich meine, es ist ja bei Punkrock, Punker zu sein, ist ja jetzt, man will ja gegen den Leistungsdruck, ne? Man will ja gegen die Leistungsgesellschaft sein. Ne? Und das bedeutet auch, dass man auch gegen diesen Leistungsdruck ein cooler Punker zu sein eigentlich ist. Ja. Also gegen cool sein, weil cool ist ja auch wieder eine Leistung erbringen. Ja. Man muss ja dementsprechend halt auch reagieren und machen und tun und immer dagegen und was weiß ich alles, ne? Und sich profilieren. Was ja auch schon wieder uncool ist und Leistung ist. Ja. Deshalb einfach mal so ein bisschen unter Mittelmaß sich bewegen, ist genau richtig original Punkrock. Ja, ich finde, es gibt auch so zwei gegenläufige oder unterschiedliche Bewegungen im Punkrock. Einmal gibt es diese, so mehr so dem Rock'n'Roll verhaftete Bierbauch-Punker, die völlig intolerant sind und keine andere konservativ, Musik hören. Konservativ ohne Ende. Bis in die Knochen. Ja, ja. Also die sind auch alle verheiratet, glaube ich, oder zumindest alle in heterosexuellen Beziehungen, in langjährigen, das ist auch wurscht. Ja, Punkrock ist komplett hetero. Ja, aus dem Grund, weil... Gibt es da einen Grund für? Ja, weil wenn du, ich denke mal, wenn du schwul bist, dann hast du keine Zeit für Punkrock, weil dann bist du auf den geilen Partys. Also ich hatte mal einen Kumpel, der war auch Punkrocker und war schwul. Ja. Und habe ich gefragt, ey Alter, was denkst du hier auf diesen langweiligen Partys rum? Bei euch Schwulen, da ist da immer hier Fates mit anfassen und so, ne? Da ist da immer irgendwie was los, ne? Und dann habe ich gemeint, ja, stimmt, aber die Musik ist hier so geil, ne? Ja. Und im Endeffekt hat er genauso wenig Sex wie ich. Also. Ja. Gleicht sich wieder aus. Aha. Also im Punk ist der Sex eigentlich eher so unter... Behauptet. Gar nicht dabei. Ja. Ne? Ist mehr so neben, also so eigentlich weit weg. Ja. Ach so. Also wenn man ein geiler Ficker ist, dann macht man nicht auf Punkrock, sondern dann treibt man sich woanders rum. Ja. Weil auf Punkrock-Konzerten ist das nicht vorhanden. Das ist weniger vorhanden als im Vatikan. Also so sehe ich das. Mhm. Oder wie ich dann solche Sätze immer gern beende, bei mir zumindest. Ja, subjektive Wahrnehmung. Ja. Nee, ich habe ja nur, also vor ein paar Jahren habe ich raus, also ich war ja früher autonomer Hausbesetzer, auch mit Lederjacke und allem und Tuch und so. Palituch. Schwarzes Dreiecktuch. Ja. Hauptsächlich schwarzes Dreiecktuch, weil ich konnte auch diese Hassmasken nie tragen, weil wegen der mir Brille. Meine Hipsterbrille beschlagen ist. Ja, weil man das durch die Nase atmet und dann bläst es dann so doof raus. Ne? Ein Riesenproblem kenne ich. Ja. Ja. Und dann irgendwann wächst man dann ja auch da mal so ein bisschen raus, aus so einer Jugendbewegung auch. Aber ich finde es toll, dass ich tatsächlich, hier mal eine Band zu zitieren, Teil einer Jugendbewegung war. Und Dann habe ich vor ein paar Jahren. Warst du, hast du das Gefühl, du bist jetzt so richtig erwachsen geworden? Also hast du irgendwie den Schritt gemerkt? So vom nee, das merkt man ja nicht in Wirklichkeit. Also es ist. Ich habe keinen, ja, erwachsen. Doch, ich würde schon sagen, aber ich weiß nicht, woran man es merkt. Also ja. Ich habe mich halt wiedergefunden dann irgendwann im Verfassungsschutzbericht als verbürgerlichter Altlinker. Da passten eigentlich, also es passte nicht so eins zu eins, aber die meisten Sachen. Da haben sie mal ihren Job richtig gemacht. Ja, ne? Ja, ja. Nee, auch wenn man sich irgendwo. Man kann ihnen ja alles vorwerfen. Ja. Aber das. Nee, auch wenn man sich irgendwo einordnen will, kann ich nur empfehlen, lest mal den Verfassungsschutzbericht und guck mal, kommt ihr noch drin vor? Ich komme immerhin noch drin vor. Ja, immer noch? Ja, ja, als verbürgerlicher Altlinker. Ja, also als Gruppe, nicht einzeln, da steht jetzt nicht Christian Gottschalk, hast den Staat, wir haben Angst. Ja, warst du irgendwo mal in der Partei oder sowas? Nee, das gehört immer dazu, man muss ja immer irgendwo in irgendeiner Vereinigung drin sein. Nee, in der Partei. Ja. Ich war mal ganz kurz, ein paar Jahre war ich mal in der IWW. Das ist eine internationale kämpferische Gewerkschaft. Ja. Bin dann da aber mehr oder weniger aus persönlichen Gründen wieder ausgestiegen. Aber das haben die nicht gewusst vom Verfassungsschutz wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir wurden, also ich glaube, das einzige Mal, naja, so ein bisschen beobachtet wurden wir damals natürlich schon als Autonome. Also glaube ich schon, dass die so ein bisschen geguckt haben, was wir gemacht haben. Und höchstwahrscheinlich wurden wir auch überschätzt. Ja, auf jeden Fall. Das will ich doch wohl mal hoffen. Ja, ja. Ich meine, nee, und ach so, bei der Stasi kamen wir auch mal vor, weil wir hatten Freunde im Osten. Mhm. Da waren wir auch irgendwie Randfiguren. Aber es war, irgendwas war lustig daran. Ich habe es aber vergessen. Ich glaube, es stand drin, eigentlich sind sie ganz in Ordnung, aber irgendwie das Raff-Fantum, was manche von uns da zelebriert haben, das gefiel der Stasi wohl nicht. Obwohl sie hatten die doch alle. Ja klar, die haben die alle versteckt. Ja. Ja. Ein Freund von mir damals in Mannheim, der hat die Dadaistische Liga-Sektion Mannheim gegründet und der hat dann bei der in der DDR angefragt, also es war noch, die Mauer war noch zu, das war noch vor 86, hat er dann vor 89 oder was? Ich weiß es nicht. Ich war die ganze Zeit besoffen, ich kann mich nicht so richtig erinnern. Genau, ich war damals stark pubertierend und kann mich nicht mehr erinnern. Und er hat dann FDJ-Hemden bestellt, weil er gemeint hat, er müsste eine FDJ-Außensektion gründen. Und hat dann also FDJ-Hemden bestellt, ne? Und die kamen dann auch wirklich kostenlos. Ja, toll. Allerdings waren das alles so Polyesterhemden. Plast und Elast aus Schkoppau ist das. So Polyesterhemden und das fand er total enttäuschend. Mhm. Ja, ja, das ist sehr früh umgestellt worden. Ich hatte mal ein FDJ-Hemd noch aus Baumwolle, das war sozusagen ein historisches Exemplar. Leider konnte ich es selten tragen, also weil einmal fanden manche Leute das nicht so gut, gerade Ex-DDRler finden das gar nicht lustig, weil das waren auch, also die Freaks haben von den FDJlern auch schon häufiger mal dann eins aufs Maul gekriegt und außerdem war das mir zu klein auch. Ja, hast du noch ein Lied auf Lager? Oder du hast schon einen Text hier vorbereitet. Text? Ich würde gerne was zum ADAC. Also in 6 Minuten mache ich hier aber Cut, ne? Da wie das so ist halt bei so einem Poetry Slam. Also ich muss dazu sagen, der Text ist von 92. Ne? Ja. Damals habe ich da für die Stadtrevue so eine Kolumne geschrieben in Briefform. Für wen hast du eine Kolumne geschrieben? Für die Stadtrevue, das ist eine Stadtzeitung hier. Ja, die war ja, glaube ich, mal ganz gut, ne? Habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. Damals, heute immer noch. Gibt's die noch? Die gibt's noch, natürlich, ja. Naja, es ist eine der wenigen Zeitungen. Komplett draußen, ne? Es ist eine der ganz, ganz wenigen Zeitungen, für die ich regelmäßig geschrieben habe, die es noch gibt. Mhm. Die meisten anderen, eine Spur der Verwüstung. Taz Köln gibt es nicht mehr, Kölner Woche gibt es nicht mehr, Taz NRW gibt es nicht mehr. Da hatte ich überall Kolumnen geschrieben. Es ist eine Spur der Verwüstung, die ich hinter mir herziehe, dass manche Leute schon sagen: Geh doch mal zur Bild. Super Witz, ne? Die neue Apo. Man merkt das auch, wenn man so einen Witz das erste Mal macht, dann kommt er einfach. Ja. Ne? Ja, ich habe jetzt nur gelacht, weil du hier Gast bist. Danke. Pass auf. Ja. Das ist jetzt so eine Briefform und es geht um ADAC. Ne? Mhm. Und du kannst jetzt raten, worum es auf der zweiten Ebene geht. Mhm. Werter Röhrig, weil das ist von 92, muss man dazu sagen. Ne? Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich zu unserem gemeinsamen Bekannten G jeden Kontakt abgebrochen habe. Zunächst wollte ich an die Enthüllungen der letzten Wochen nicht glauben, doch die Beweislage sprach für sich. Ach, hätte er mir einfach frei heraus gesagt, ja, ich war dabei, doch er leugnete und wand sich, bis ich die volle Wahrheit ans Tageslicht gezerrt hatte. Unser ehemaliger gemeinsamer Bekannter G. war seit 1985 offizielles Mitglied im ADAC, Mitgliedsnummer 02161528. Auf mein erstes Nachfragen äußerte er lediglich, ja, es habe Gespräche gegeben. Er sei seinerzeit im Marktkauf von zwei jungen Damen angesprochen worden. Zum Schein habe er sich auf ein Gespräch eingelassen. Mit Beweisen konfrontiert gab er dann zu, 1985 Mitglied geworden zu sein, doch nur, um dem ADAC zu schaden. Er habe damals doch diesen alten Ford gehabt und habe sich deshalb einen Auslandsschutzbrief und eine Reisegepäckversicherung besorgt und sei kurz darauf nach Spanien gefahren. Aus meinen Akten geht hervor, dass G. in Spanien keine teure Foto- oder Campingausrüstung gestohlen meldete und den alten Ford Mitte 86 durch den TÜV brachte und mit Gewinn verkaufte, um sich ein Katalysatorfahrzeug zuzulegen. Auch blieb er weiterhin Mitglied bis zu seinem Führerscheinentzug 1990. Aschfahl hat er vor mir gesessen und etwas gefaselt von keinem geschadet und alle haben doch. Ich schwieg, zahlte und ging. Mit Sicherheit, lieber Röhrig, wird auch dieser Brief von den Schergen des gefürchteten Verkehrsministeriums gelesen, doch die Zeit der Unterwerfung und des Schweigens ist vorbei. Niemand soll behaupten, er habe nichts gewusst von den Machenschaften der Herren Krause und Flimm, von den ganzen Ausmaßen, den Abertausenden, von Verkehrstoten, dem Terror in den Städten. Niemand soll sagen, man habe doch nichts tun können. Wir werden in Kellern Flugschriften drucken, Röhrig. Das System steht auf tönernen Füßen. Erheben wir uns. Es lebe die Bürgerrechtsbewegung. Ihr Haldemann war schon immer Opposition. Genau, dann wird, das ist das Tolle am Podium, ja. Dann wird applaudiert, ja. So von höflich bis begeistert. Ein uralter Text, aber ich dachte, ADAC ist gerade so ein Thema. Ja, genau, weil die da irgendwie beschissen haben, ne? Ja. Also die haben Schleichwerbung gemacht für VW oder sowas. Ja, die berühmte Wahl des Lieblingsautos der Deutschen. Ich finde, Lieblingsauto ist schon so ein Kinderbegriff. Mein Lieblingsauto ist... Ne? Der VW Golf gewinnt sowieso immer, aber sie haben halt behauptet, sie hätten, glaube ich, 82.000 Stimmen gehabt. Es waren aber nur 8.200. Kann man ja hochrechnen. Ja, ja, das haben sie auch so gemacht, aber sie haben halt gelogen. Ja. Weil der ADAC ja so eine Art staatliche Institution ist. Das meistgelesene Blatt ist der ADAC Motorwelt. Meistgelesen weiß ich nicht, aber sie haben die höchste Auflage, weil jedes Mitglied bekommt das. Und sie haben 19 Millionen Mitglieder. Und danach kommt, glaube ich, das Heft, das immer in der Bahn auslegt, dieses Mosaik oder Mobil. Wie das heißt. Mobil, ja. Ja, genau. Echt? Mhm. So, da habe ich nämlich auch einen Beitrag vorbereitet, und zwar ein Interview aus dem Jahre 2001. Das war so im ersten Jahr, als ich die Sendung gemacht habe. Da hatte ich noch Engagement, aber bin ich noch durch die Gegend gerannt mit dem Mikrofon und habe das dann den Leuten unter die Fresse gehalten. Und da geht es auch zum Thema ADAC. Aber nur in Mannheim. Ja, ich habe nur gehört, dass es über ein ADAC geht, und ich muss sagen, ich bin unglaublich glücklich, dass ich beim ADAC bin. Endlich mal einer, der meine Meinung hat. Das ist ohne Schwanz. Genau, das habe ich auch gesagt. Sonst wäre ich schon so oft am Arsch gewesen. Bei meinen Autos lohnt sich das immer. Also. Sag mal, ich habe jahrelang die Hund miserabelsten genau Autos gefahren. Nur Schrottbeulen. Und ja, ich habe den ADAC nie gebraucht, weil ich einfach ein toller Hecht bin wahrscheinlich. Kann ich 20 Jahre im ADAC. Ich meine, wer einen Schwanz hat von 28 Zentimetern, der braucht auch keinen ADAC. Dein Schwanz hat höchstens 10 Zentimeter. Ja, Durchmesser. Ja, das war der Kommentar aus der Punkrock-Ecke zum ADAC. Mhm. Ich finde auch, Straßenumfragen sind journalistisch das Allerhöchste. Also gib mir Reportage, gib mir Essay, das ist alles wurscht. Straßenumfrage, das ist Journalismus. Man muss halt immer noch ein kleines Stückchen betrunkener sein als die Leute, die man interviewt. Ja, wegen des Vertrauens. Sie müssen ja Vertrauen zu einem haben. Und wenn man so ein bisschen so schwankend unterwegs ist. Wenn man sie blöd ankumpelt und ihnen ein Bier in die Hand drückt. Genau. Ja, dann muss man kein Bier in die Hand drücken, muss bloß Brust sorgen. Ja. Ja, toll, du bist ja ein echter Top-Journalist. Das war damals 2001. Ja. Ja. Ja. Die Zeiten haben sich geändert. Stark nachgelassen in der Zeit. Ja. Schnell, also schnell angefangen, stark nachgelassen. Also, ja. Ich bin ja noch ein Frischling in dem Genre, weshalb ich ja einen gebauten Beitrag jetzt mal mache, wie man beim WDR sagt, einen gebauten Beitrag über H&M. Ja. Ein paar Fakten, weil eigentlich geht meine Sendung über Kleinkunst. Ne? Also eigentlich hauptsächlich geht es um Kleinkunst, aber ich möchte auch ein bisschen politische Propaganda, muss schon sein. Ja. Ja, darf man auch nicht vergessen, ne? Nee. Ja. Ja, Kleinkunst, das ist ja immer so ein. Denke ich immer an Esskastanienmännchen da irgendwie mit so. Ja, passt aber nicht ganz in die Definition. Also es ist natürlich eh nicht so genau definiert, aber es geht halt darum, man braucht nicht viel Zeug. Also eine kleine Bühne und ein Mikro reicht, ne? Vielleicht noch Gitarre dabei. Und es findet meist auch nicht in so großen Sälen oder Räumen statt, sondern so Kleinkunst. Ja, ja, die Antwort aufs Dschungelcamp. Bis 98 Zuschauer oder so. Ja. Ja, was hier läuft, ist ja auch nichts anderes wie Kleinkunst, ne? Ja. Ja. Ja, aber es ist, für mich gehört es genau ins Showbusiness. Wie wetten das auch? Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit. Entweder du spielst noch ein Lied oder ich spiele hier was von der Dose. Ja. Das Lied, was ich spiele, müsste man. Wie lange Zeit haben wir denn? Wir haben jetzt noch 4 Minuten, ja. Das schaffe ich nicht mehr, das ist zu lang, das Lied. Das wird dann halt so am Schluss. Also, ja. Wenn es am Schluss natürlich noch so ein Happy End gibt oder sowas, dann ist es natürlich schlecht, ne? Dann kommt es nicht mehr rüber. Ach, eigentlich ist es wurscht, ich spiele mal. Genau, fang einfach mal an. Und die Leute, die das Ende noch hören wollen, die sehen bestimmt, hast du so einen YouTube-Kanal vielleicht oder sowas? Nee, aber man kann www.christiangottschalk.de. Genau. Oder die soll nicht anrufen, das spielst du am Telefon dann zu Ende. Ne? Genau, meine Nummer ist 0177. Wo habe ich deine Nummer nochmal stehen? Das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Und wenn das heute nicht der 22.1. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich für die Zuhörerinnen und Hörer. Guten Abend, viel Spaß noch. Es gibt ihn in jedem Blockbuster. Und auch in Independent-Streifen. Er ist ein Muss in jedem Event-Movie, weil Fernsehredakteure nicht begreifen, dass das unüberwindbare Hindernis am Ende des zweiten Aktes der Geschichte manchmal auch nur nervt und manchmal macht es die Geschichte auch zunichte. Doch Sid Field, so ein Typ aus Hollywood, hat einmal bestimmt, dass kein Verantwortlicher im Fiction-Bereich ein Drehbuch ohne zweiten Plotpoint nimmt. Auch wenn er sich auf Aristoteles bezieht, es schränkt den Künstler doch sehr ein. Und auch der Zuschauer fällt doch nicht immer auf den gleichen Trick rein. Wenn kurz bevor der Protagonist sein Ziel erreicht hat, alles nochmal schief geht, und zwar nur aus einem einzigen Grund, weil es in der Drehbuchtheorie steht. Eigentlich geht das Lied jetzt hier noch weiter, doch ich möchte euch den Refrain nicht vorenthalten. Nieder mit dem zweiten Plotpoint. Nieder mit Plotpoint Nummer 2. Nieder mit dem zweiten Plotpoint. Sid Field hat noch nie ein Drehbuch verkauft. Nieder mit dem zweiten Plotpoint. Nieder mit Plotpoint Nummer 2. Außer vielleicht bei Demolition Man. Bei einem Film mit Bruce Willis. Bei Sister Act. Bei Miss Undercover. Und bei Rocky 3. Damit wäre eigentlich alles gesagt, doch auch beim Liederschreiben gibt es Gesetze. Schließlich wollen wir alle in den Single-Charts auf die vorderen Plätze. Die Regel gilt für die guten Lieder und erst recht auch für die doofen. Nach dem Refrain ist vor dem Refrain und dazwischen kommen die Strophen. Das gibt mir die Gelegenheit, an dieser Stelle noch einmal zu kritisieren. Dass Fields Drehbuchansatz die aristotelische Poetik zwar aufgreift, allerdings ohne sie zu referieren.